WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist bei uns Themennacht und das Thema heißt Doppelleben. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon mal ein Doppelleben geführt habt oder vielleicht seid ihr gerade drin. Was ist ein Doppelleben? Ein Doppelleben kann sein, jemand ist eigentlich ganz reich, gibt aber vor, dass er arm ist. Es kann sein, dass jemand heterosexuell lebt, aber heimlich nebenher noch eine schwule oder bisexuelle Beziehung hat. Es kann sein, dass jemand einem offiziellen Beruf nachgeht und vielleicht im ganz Geheimen, also das ist dann das Doppelleben, Edelprostituierte ist. Vielleicht lebt der eine oder andere von euch auch in einer geheimen Beziehung und eure Partnerin oder euer Partner weiß davon nichts. Das ist auch eine Form des Doppellebens. Also wer von euch lebt zurzeit ein Doppelleben oder wer von euch hat so etwas mal gelebt und das Ganze ist vielleicht aufgeflogen oder ihr habt es auffliegen lassen. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, mit wem fangen wir an? Mit Jan fangen wir an. 22 Jahre alt. Guten Morgen, Jan. Schönen guten Morgen. Hallo, Jan. Das Thema heißt Doppelleben. Ja. Führst du zurzeit ein Doppelleben? Ja, also im Moment nicht, aber das war halt in der Zeit, wo ich inhaftiert war. Aha. Dann erzähl mal ein bisschen darüber. Was war das für ein Doppelleben in der Haft? Ja, das war halt so, ich bin halt inhaftiert worden wegen Rollerdiebstahl, gefährlicher Körperverletzung und 181 Fällen wegen BTM. Mhm. Das war halt ein Strafzusammenzug. Ja, also eine ganze Menge Sachen hast du da auf dem Kerbholz gehabt. Ja. Wie alt warst du, als du ins Gefängnis kamst? Das war mit 18, fast Anfang 19. Mhm. Zu wie vielen Jahren bist du verurteilt worden? Zu 1 Jahr und 10 Monaten. Das ist recht wenig für all das, was du gerade aufgezählt hast. Ja, also ich habe Glück gehabt. Der Richter wollte mir eigentlich 2 Jahre und 9 Monate geben. Wäre auch noch recht wenig gewesen. Yep. Du hast gerade gesprochen davon, dass es auch Körperverletzung gab oder heftige Körperverletzung. Ja. Vielleicht kurz ein paar Sätze, was du gemacht hast? Das war halt, wir haben uns am Wochenende halt immer richtig besoffen mit Wodka und so halt. Ja. Und nach einer Zeit halt hat der Wodka halt nicht mehr gewirkt. Mhm. Und da unten bei uns gibt's halt so einen Russenladen, der heißt halt Willi. Und da halt gibt's so 95%igen Spiritus und den haben wir uns halt dann gekauft und halt dann gesoffen. Ach du lieber Gott. Ja, und dann? Ja, und dann war es halt eines Abends, da bin ich und meine Jungs halt in der Straßenbahn eingestiegen. Dann haben wir uns am Anfang so auf dem Viererplatz gesessen, mhm, haben so ganz normal geredet. Mhm. Dann bin ich halt hinten hingegangen und dann, das war ich eigentlich nur noch so richtig aus der Erzählung, dann habe ich die Füße so hinten an den Sitz dran getan und den Sitz halt so abgetreten. Mhm. Dann ist halt so ein Passant halt aufgestiegen, hat mich halt aufgefordert, hier, kannst du es mal bitte lassen, das ist nicht gerade nicht im Plan, du brauchst hier nicht zu randalieren und so halt. Ja. Dann muss ich irgendwie aufgestanden sein, hab den Straßenbahnsitz genommen und den halt über den Kopf gezogen haben. Wie schwer war der Mann verletzt? Also zum Glück nur Prellungen und halt paar Schürfwunden. Mhm. Und da hattest du auch deinen 95%igen Spiritus, Intus. Genau. Das ist ja krass, dass man das überhaupt verträgt, so starken Alkohol, fast puren, ja, Alkohol also zu trinken. Ich sag mal so, wenn der Wodka nach einer Zeit halt nicht mehr wirkt, dann muss man halt zu härtere Sachen halt dann greifen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Wodka nicht mehr wirken soll, weil der ist ja nicht stark genug. Gut. Ja, eigentlich normalerweise schon, aber ja. So war's bei euch. So, Jan, jetzt kommen wir mal zu deinem Doppelleben. Erklär das mal näher. Das war halt so, wo ich dann halt inhaftiert worden bin, ich bin halt dann von der Arbeit abgeholt worden. Ja, und dann bin ich halt in ein Gefängnis halt reingekommen, in Rockenberg. Ja, und dann halt, meine Eltern wussten eigentlich überhaupt gar nicht, dass ich halt inhaftiert worden bin. Das haben die halt nach ein halbes Jahr halt erst rausgefunden. Aber da saßt du fest im Knast ja schon. Freunde. Ja, genau. Aber erklär mir das mit dem Doppelleben noch ein bisschen. Das heißt, du hast das verheimlicht, dass du im Knast warst. So meinst du das? Ja, also meine Eltern wussten es ja gar nicht. Die haben erst gedacht, hier, dass ich irgendwie bei Freunden bin oder plane, dass es mir halt gut geht und so halt. Und dann, wo die das dann halt nach einem halben Jahr halt rausgefunden haben halt, dann habe ich mit denen halt ein Telefonat halt geführt. Da waren die halt auch richtig enttäuscht von mir, haben gemeint, hier, was soll die Scheiße und so, so haben wir dich auch gar nicht erzogen und so alles. Also deinen Eltern hast du quasi ein Doppelleben vorgespielt, indem du das nicht gesagt hast, dass du im Knast warst. Wem noch? Dann vielen Freunden von mir, die haben das dann auch erst nach einer Zeit erfahren und dann halt auch, der Chef wusste halt auch gar nicht Bescheid. Es war halt nicht in der Firma, wo ich halt abgeholt, sondern ich bin halt morgens ganz normal zur Arbeit gegangen, noch richtig verpeilt und dann halt habe ich so quietschende Reifen gehabt. Habe ich jetzt dann gar nichts gedacht und dann drehe ich mich halt um. Dann halt hat er halt der Sheriff halt, sag ich mal so, also der Polizist, der für den Tipp halt hier in Eberstadt sieht, halt bekannt ist und halt zuständig ist, der hat dann gerufen, hier Marcel, bleib mal stehen. Dann bin ich stehen geblieben, der so, hier, du musst jetzt mitkommen, plane halt. Und ja, so war das dann halt. Aber wie hast du das denn so überhaupt hinbekommen? Du warst dann ja fest im Knast, du hattest ja keinen Freigang. Ja, genau. Du warst fest im Knast. Du musst doch dann irgendwie mal telefoniert haben oder den anderen Leuten in irgendeiner Form vorgespielt haben, dass du ein anderes Leben führst. Wie hast du denn Kontakt aufgenommen, zum Beispiel zu deinen Eltern, um denen was vorzuspielen? Also das hat dann, so, wo ich schon rausgekommen bin, hat es halt der Kollege, bei dem, wo ich dann halt die Zeit lang gewohnt habe, der hat es halt so gesagt, hier, der ist irgendwo, ich weiß gar nicht selber, was er richtig gesagt hat, er hat halt gesagt, dass ich halt weg bin und halt nicht erreichbar bin und so. Und das haben die ein halbes Jahr hingenommen, die Eltern. Das ist ja erstaunlich. Ja, also das frage ich mich immer noch, wie die es halt so denen abgekauft haben. Frage ich mich allerdings auch. Wie war denn so überhaupt dein Verhältnis zu deinen Eltern damals? Also am Anfang war das eigentlich ziemlich gut, außer halt, dass mein Vater halt ein starker Alkoholiker war halt. Ja. Und halt uns auch früher, wo wir halt immer laut waren, halt, wir haben halt im Schlafzimmer so gespielt im Plane und die waren halt im Wohnzimmer, haben mein Fernseher geguckt und so halt. Das hat halt auch den Schlappen genommen und hat uns richtig zusammengeschlagen und so halt und halt und so alles. Aber dann halt, hat halt meine Mutter ein paar Jahren halt gesagt, hier, entweder wir oder der Alkohol, dann hat er halt auch aufgehört mit dem Alkohol, von einem auf den anderen Tag nichts mehr getrunken. Ja, und davor ziehe ich halt den richtigen Hut. Das finde ich auch sehr respektabel, muss ich sagen. So, jetzt bist du aus dem Knast wieder raus, hast eine ganze Menge Scheiße gebaut, hast deine Strafe abgesessen, jetzt bist du 22 Jahre alt. Wie geht's dir jetzt? Was machst du? Also im Moment bin ich halt in der Wohnung von meinem Vater, der ist halt im Januar verstorben. Und da bin ich jetzt halt in so einer Maßnahme, die nennt sich halt Werkhof. Und da kann ich halt so Qualifikationsbausteine in Metall und Holz zusammen halt. Ich verstehe. Sind deine Eltern denn nicht mehr zusammen gewesen? Also meine Mutter, ich weiß nicht, ob die... Meine Mutter ist halt die ganze Zeit meinem Vater fremdgegangen und so halt, hat sich halt die ganze Zeit rumgepoppt und so alles. Und war halt auch so auf so einer komischen SM-Schiene. Ach so, na... Ich wurde nur stutzig, weil du gesagt hast, ich wohne in der Wohnung meines Vaters. Also deine Mutter wohnt woanders. Ja, genau. Ja. Ja, also Jan, dann danke ich dir für deinen Anruf und ich wünsche dir, dass du gut auf dem Boden weiter bleibst. Ja, könnte ich nochmal kurz bitte einen grüßen? Na okay, weil du es bist. Okay. JP, du bist der Geilste. Hau rein, Dicky. Jan, ich danke für den Anruf und wünsche dir, dass du schaffst. Alles Gute. So, jetzt hier ist Sabine. Sabine ist 59. Guten Morgen, Sabine. Hallo? Hallo. Ja, Sabine. Hallo, Domian. Ja, hallo. Ich höre dich sehr gut und ich hoffe, du mich auch. Ich höre dich auch ganz gut. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt so spontan durchgekommen bin. Ich gucke deine Sendung jede Nacht. Und finde ganz toll und habe jetzt einfach mal angerufen bei dir. Das freut mich. Und du hast zu dem spannenden Thema Doppelleben angerufen. Ja, genau. Ich habe also in den 90er Jahren, war ich verheiratet und habe auch ein Doppelleben geführt da. Wie sah das Doppelleben aus? Ja, ich habe das also ernährungsmäßig gemacht. Mein Ex-Mann, der hat sich makrobiotisch ernährt. Mhm. Und ja, und der wollte immer, dass ich auch so mit lebe, mit alles so koche makrobiotisch, ohne Süßigkeiten, ohne Fleisch, nur Getreide und ja, so verschiedene Brotaufstriche und so. Und das habe ich halt alles mitgemacht. Klingt ja sehr fad, ne? Ja, das war sehr fad und das hat mir auch sehr vieles gefehlt, was man normal isst. Nicht nur die Süßigkeiten, auch das Fleisch und das Ganze drumherum halt. Mhm. Und dann wurde ich halt schwanger und dann sollte ich mein Kind auch noch makrobiotisch ernähren mit so komischem Milchpulver. Mhm. Das habe ich am Anfang auch gemacht, aber die hat da totale Bauchschmerzen von gekriegt und da habe ich halt auf das normale Biber umgestellt. Und das musste ich aber immer verstecken im Kleiderschrank, damit er das nicht sieht. Und das war dann für mich irgendwann so nervig, dass ich dann mit dem ganzen Zeug aufgehört habe und habe mich dann getrennt und bin dann ausgezogen da. Mhm. Wie lange hat das denn gedauert, diese ja, zwei? Ja, 2 Jahre hat es schon gedauert. Ja, gut, aber es war ja in dem Sinne kein Doppelleben, du hast es ja mitgemacht. Ich habe es mitgemacht, aber ich habe es nur mitgemacht, Domian, weil mein Ex-Mann hat zu mir gesagt, wenn ich das nicht mitmachen würde, mhm, dann könnte ich wieder dahin gehen, wo er mich rausgeholt hat, also quasi also zu meinen Eltern zurück. Und die Blöße wollte ich mir halt nicht geben und deswegen habe ich das Ganze mitgemacht. Du hättest das ja offiziell mitmachen können und dir im Kleiderschrank schön deine Pralinen und Schokolade und weiß ich was alles verstecken können. Nein, mein Ex-Mann, der war es ja jetzt noch nicht, der hat das nie geduldet. Aber was war denn das für ein Typ, dass der dir das so aufgedrängt hat? Ja. Das weiß ich halt auch nicht. Der wollte halt seine Ernährungsweise, das ist also eine Makrobiotik heißt Makro, heißt groß und Biotik heißt Technik der Verjüngung. Er war krank und er hat von einem Bekannten gehört, dass man sich damit auch heilen kann durch diese Ernährung. Mhm, obwohl der Schuss ging dann nach hinten los, denn wenn man das nicht, das kommt also aus China und wenn man das nicht von klein auf mitmacht und irgendwann mit paar 20 dann anfängt, dann bringt das nichts mehr, dann geht der Schuss nach hinten los. Was war denn das für ein Gefühl für dich, nachdem du dann nach einer gewissen Zeit doch wieder zum ersten Mal richtig was gegessen hast? Ja, ich habe ja immer schon gegessen, aber halt heimlich. Und als ich da nicht mehr heimlich essen musste, weil ich ganz normal essen konnte, weil mich keiner mehr dazu gezwungen hat, quasi das mitzumachen, das war für mich ein total befreiendes Gefühl. Das glaube ich. Und ich würde auch jetzt, ich war damals paar 20, ne? Ich würde das jetzt auch nie mehr mitmachen. Ich würde mich eher von diesem Mann trennen, weil ich würde mir von keinem Menschen, auch von keinem Mann natürlich, irgendwas aufzwingen lassen, weil das ist so schlimm und so furchtbar. Was ist denn dann aus diesem Mann geworden? Das ja, der lebt heute noch. Der hat aber dann auch erkannt irgendwann, dass das nicht gut ist, wenn man das mit paar 20 erst anfängt, diese Ernährungslehre. Man muss da schon als Baby quasi anfangen, ja, von Anfang an. Und er hat es dann auch irgendwann gelassen. Verstehe. Ja, aber dann war es halt später, war es dann zu spät. Ne? Dann habe ich mich halt dann getrennt und dann scheiden lassen. Und genau das kam dir jetzt gerade in den Sinn bei dem Thema Doppelleben. Ja, genau. Es war nicht so richtig passend, aber es kam mir halt in den Sinn. Ich verstehe. Ja. Sabine, danke, dass du angerufen hast und uns deine kleine Geschichte erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, mach weiter so. Dir auch, gell? Danke, tschüss. Danke. Ciao. Ja, tschüss. Passt zwar nicht so ganz, aber sie war sehr nett. Hier ist Bekir. Bekir ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ein Mann. Genau. Sehr gut. Ist das ein türkischer Name? Genau. Kommt aus der Türkei. Prima. Bekir, du hast angerufen auch jetzt hier zu unserem Thema Doppelleben. Warum? Genau, also ich bin beruflich selbstständig, bin Geschäftsmann in der Softwarebranche. Software? Genau, Software. Mhm, okay. Und ich gelte eigentlich als sehr freundlich, hilfsbereit und werde auch eigentlich geschätzt von den Kollegen. Mhm. Ich bin privat jemand, der sehr zivil couragiert ist. Wenn ich unterwegs bin, so auf diversen Locations, wo halt Party gemacht wird, Diskotheken und so weiter, dann bin ich jemand, der eingreift, wenn ich sehe, da wird jemand geschlagen oder ausgeraubt. Ich habe damals auch in der Security-Branche gearbeitet, dadurch steckt das halt so ein bisschen in mir drinne. Ja. Aber ich habe auch eine zweite Seite, die halt so in das Kriminelle geht. Halt trotz dieser Eigenschaft, dass ich halt zivil couragiert bin. Du bist zivil couragiert, du bist Geschäftsmann, du bist ein freundlicher Mensch eigentlich. Genau, auf der anderen Seite eigentlich. Aber es gibt auch was Kriminelles in dir, von dem kaum jemand etwas weiß. Genau, da weiß wirklich nur der den das halt getroffen hat. Mhm. Erzähl doch mal, was ist das für ein kriminelles Element? Ja, also es geht im Prinzip darum, dass ich durch meine Firma habe ich einen Schuldner, der mir einen fünfstelligen Betrag schuldet. Mhm. Er hat von dem, was wir gemacht haben, profitiert, hat da ordentlich Kasse gemacht und mein Anteil bzw. der Anteil meiner Firma hat er nicht ausbezahlt. Mhm. Er hat es veruntreut, selber benutzt und hat dann vorgegeben, dass er angeblich pleite wäre. Ja. Und ja, ich wusste aber, dass das nicht die Wahrheit ist, dass er nicht pleite ist, weil er halt in eine schöne Gegend wohnt und im Internet gerne mal mit Luxusgegenstände protzt wie eine Rolex. Verstehe. Das heißt, dieser Typ hat dich richtig gelinkt. Genau, kann man so sagen. Belogen und betrogen. Genau, und er versteckt sich halt unter den Deckmantel, dass er offiziell als pleite gilt und das läuft gegebenenfalls halt alles über seine Frau. Das ist in Deutschland ja immer so ein bisschen, gibt es halt die Möglichkeiten. Mhm. Ein fünfstelligen Betrag, sagst du, sag's mal konkreter, reden wir, über was reden wir? 15.000 Euro. 15.000 Euro, okay. Genau. So, was hast du jetzt mit diesem Mann gemacht? Ja, ich habe als erstes ihn öfters angerufen, habe ihm mit deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass ich aus einem anderen Kulturkreis komme und dass wir uns so nicht linken lassen. Mhm. Ich habe auch Leute, die ich daraufhin bei ihm anrufen ließ, die dann auch nochmal die Forderung mit Nachdruck angeprangert haben. Also das waren Warnschüsse? Genau, das waren Warnschüsse. Und dieser Typ ist Deutscher? Der ist Deutscher, genau. Okay, so. Er hat es auch anfangs getan, wo die Leute, die ich halt beauftragt habe, da anzurufen, da hat er auch getan, als ob er mich nicht kennen würde, ob er mit mir noch keine Geschäfte gemacht hatte. Was haben die Leute denn, die angerufen haben, wie haben die den gewarnt? Das war aggressiv und bestimmt. Also, dass er auch Bescheid wusste, dass das kein Spaß mehr ist und dass er das halt mit jedem machen kann, aber halt nicht mit uns. Weil okay, haben die konkret gesagt, wenn du das Geld nicht zahlst, dann passiert das und das? Wir haben erst damit angefangen, dass wir gesagt haben, dass wir da vorbeikommen werden, vor seiner Haustür stehen werden, dass wir da persönlich reden und dass er sich dem nicht entziehen kann. Mhm. Und wir haben dann natürlich auch natürlich Andeutungen gemacht, dass ihm was passieren wird. So, wie ist die Sache dann weitergegangen? Das Ganze ist dann weitergegangen, dass wir den Druck immer weiter erhöht haben. Wir haben dann nachts angerufen, um Zeiten 3, 3:30. Wir standen auch vor seiner Tür, haben da Präsenz gezeigt. Ist die Sache irgendwann eskaliert? Noch nicht, würde ich sagen. Ach so, das ganze Ding läuft gerade noch. Ja, das Ganze hat so seinen Höhepunkt gefunden, dass er zur Polizei gegangen ist. Ja. Er hat dann eine Anzeige gemacht wegen schwerer Bedrohung. Mhm. Die wurde dann von der Staatsanwaltschaft auch hochgestuft auf schwere Nötigung, weil Strafrelevanz ja höher angelegt ist. Und da ist dein Name jetzt im Visier der Polizei? Genau, mein Name ist im Visier gekommen. Ich musste dann auch meine Aussage tätigen. Aber wir halten fest, du hast diesen Mann nicht zum Beispiel zusammengeschlagen? Nein. Obwohl du kurz davor warst? Genau, also ich war wirklich sehr in Rage, weil ich kann mit diesem Unrecht halt nicht leben. Mhm. Ich bin jemand, der wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, bei Sachen, wenn jemand geschlagen wird oder ausgeraubt wird, okay, ich gehe da wirklich dazwischen. Und ich kann es aber auch andererseits nicht so ertragen. Das heißt, wir übersetzen das mal, wenn man dir Unrecht antut, kannst du zum Tier werden. Genau, also ich werde dann sehr aggressiv und ich kann mich da auch nur schwer zurücknehmen. Und so wie du, ich sag das nochmal, so kennen deine Leute, die so um dich herum sind, so kennen die dich gar nicht. Absolut nicht. Mhm. Also die sehen mich als freundlichen und sympathischen Menschen, der eigentlich überhaupt nicht zu Gewaltausbrüchen neigt. Bekir, bei allem Verständnis über deine Wut, die hätte ich auch, bin ich froh, dass du keine Dummheit gemacht hast. Jo. So, ich ahne schon, was du für ein Typ bist und was da hätte passieren können. Genau. Das wäre so schade gewesen um dein Leben, um deine Zukunft und ja, um deinen Lebenslauf. Jetzt hast du eine Anzeige am Hals. Wie? Ja, ich hatte die am Hals. Ich musste da, wie gesagt, aussagen. Aber wir haben das halt, sag ich mal jetzt, auch wenn das nicht für mich spricht, geschickt gemacht. Die Anzeige ist dann in den Sande verlaufen. Nach ein paar Wochen hat die Staatsanwaltschaft das dann eingestellt. Hm. Wieso spricht das nicht für dich? Ja, es ist ja, da steckt ja schon eine kriminelle Energie halt dahinter, wenn man halt schon das Ganze so plant, dass es halt rechtlich dann nicht durchsetzbar ist von der Staatsanwaltschaft, dass die dann... Das heißt im Klartext, du bist mit dem blauen Auge davongekommen. Genau, genau. Das Geld wirst du nicht sehen. Das Geld werde ich nicht sehen. Also wie gesagt, er gilt als Pleite, er macht auch keine Anstalten, da irgendwie zu sagen. Ich war ja sogar so bereit, auf einen Großteil zu verzichten. Ich habe gesagt, okay, falls du wirklich in eine Notlage bist, ich verzichte auf 50%, bezahle mir das andere. Aber er meinte, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, du musst aus dem Fall lernen für dich. Du bist ja ein sehr reflektierter Typ. Ja. Dass du dich noch mehr domestizierst. Das heißt, dass du dich noch mehr, diese finstere Seite in dir, dass du die noch mehr im Griff hast. Dass du nicht Dinge tust, die letztendlich dir zum Schaden sind. Und das wäre jetzt fast passiert. Genau, das wäre fast passiert. Und kein Geld der Welt ist es wert, dass du dir dein Leben versaust. Genau, da hast du recht. Ja, wirklich. Und ich meine, wir reden über einen Betrag von 15.000. Das ist schon eine Stange Geld, aber davon geht die Welt auch nicht unter, wenn du das nicht hast. Das stimmt. Ja. Und so muss man es halt alles immer wieder abwägen. Ich verstehe komplett deine Gefühle. Und das versteht wahrscheinlich jeder. Die Wut, den Hass auf einen Typ, der dich so gelingt hat. Klar, man hat ja wirklich lange dafür gearbeitet und ich möchte natürlich dann auch seine Früchte davon tragen. Genau, dann kann man halt nur versuchen rauszulernen, dass man sich die Geschäftspartner in Zukunft noch genauer anguckt. Kann natürlich auch nicht immer gelingen, aber du bist 27, da gewinnt man jedes Jahr neue Lebenserfahrungen hinzu und vielleicht kannst du besser auswählen demnächst. Genau, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich da, wie gesagt, das, was ich im Kopf habe, nicht ausgeführt habe, weil meine Gedankengänge waren dann natürlich schon ziemlich... Du wärst wahrscheinlich in der Lage, ich ahne das, in der extremen Wut jemanden so zusammenzuschlagen, dass der vielleicht sogar sterben könnte. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Also kann ich dir nicht sagen. Also ich bin sportlich sehr aktiv, bin seit einigen Jahren im Boxbereich tätig und weiß halt, wie man richtig vorgeht. Mhm. Aber ich bin halt, wie gesagt, nicht eigentlich der Typ, der auf Schlägereien so aus ist und so. Ja, ist klar. Ich bin eher da, so Konflikte zu deeskalieren. Okay. Aber jetzt, wie gesagt, also in meinem Kopf waren das, was ich vorhatte, war schon wirklich sehr ausgeprägt. Ich hatte meine Pläne da zurechtgemacht und ich war wirklich so in Rage deswegen, weil ich diese Ungerechtigkeit nicht akzeptieren wollte. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich da so rausgekommen bin aus der Sache, dass die Anzeige dann auch eingestellt wurde. Ja, ja, genau. Und sehe das halt auch wie du, also dass ich da auf jeden Fall daraus lernen sollte und mich nicht da irgendwie zu was verleiten sollte. Genau. Lieber Beke, danke für deinen Anruf. Danke auch für die klaren Worte und deine Selbstkritik. Das finde ich toll, finde ich gut so. Danke dir. Lerne daraus. Alles Gute wünsche ich dir. Auf jeden Fall. Dir auch. Danke. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Doppelleben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein Doppelleben haben oder hatten. Also, lebt ihr vielleicht heterosexuell und habt nebenher etwas Schwules oder Bisexuelles laufen? Seid ihr in eurem normalen Leben vielleicht ganz spießig und eher gebt ihr euch nach außen hin arm und bescheiden und habt aber im Prinzip vielleicht eine Million auf dem Konto? Habt ihr einen Beruf, ein ganz normales bürgerliches Leben, aber heimlich nebenbei noch etwas ganz Bizarres laufen, von dem kaum jemand etwas weiß. Und so weiter und so weiter. Doppelleben ist das Thema. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns zu domian@wdr.de. Hier ist Lisa. Lisa ist 28. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Bist du mittendrin in einem Doppelleben? Ja, ich bin genau in einem Doppelleben. Erzähl mal. Ja, also es ist im Prinzip so, ich habe seit 6 Jahren eine Affäre mit meinem Chef auf der Arbeit und ich bin seit 4 Jahren verheiratet. Ach du lieber Gott. Ja, das ist... Also der Chef weiß natürlich von deinem Ehemann. Der weiß von meinem Ehemann. Der Ehemann weiß natürlich nicht, dass du mit deinem Chef was hast. Genau so ist es, ja. Und die ganze Firma weiß natürlich auch nicht, dass du mit dem Chef was hast. Nein. Nein. Ist der Chef auch verheiratet? Ja. 3 Kinder. Ach, das ist einfach, ich weiß auch nicht, es ist einfach damals dazu gekommen eigentlich, weil, also es war im Prinzip so, ich bin auf der Arbeit einfach gemobbt worden. Das war nichts anderes. Ich bin Bankerin und es war im Prinzip so, ich habe auf der Arbeit, ich wurde einfach nicht wahrgenommen, ich wurde nicht ernst genommen auf der Arbeit. Das war einfach für mich der absolute Albtraum. Mein Chef war so jemand, kommt aus Südbayern, der ist komplett so, dass er keine Frauen akzeptiert. Und Lisa, kleine Bitte, könntest du den Ton von deinem Fernseher abstellen? Ja, oder vom Radio? Ich stelle den Ton ab. Sorry. Mhm. Okay. Mhm. Es war im Prinzip so, dass ich einfach... Also du warst gerade dabei zu sagen, der kommt aus Bayern und der akzeptiert keine Frauen? Nein, er hat mich als Frau nicht akzeptiert in der Bank. Ich habe alles gegeben und er hat mich einfach nicht wahrgenommen. Er hat Sprüche zu mir abgelassen, ich gehöre vor den Herd und ich soll doch gefälligst zu Hause bleiben oder ich soll eine Sekretärinarbeit machen. Ich konnte mich so viel anstrengen, wie ich wollte im Prinzip und wurde einfach nie wahrgenommen, ja. Also jeder in der Filiale wurde gefeiert, wenn er irgendwie gute Zahlen geschrieben hat. Bei mir war es halt genau das Gegenteil. Wenn ich gute Zahlen geschrieben habe, Entschuldigung, ich bin kurz vorm Heulen, war das einfach nur so, ja, dass ich es dann irgendwie, ja, die Filiale ist gut gelaufen, aber es wurde nie irgendwie mein Ton über mich verloren. Also ich wurde immer irgendwie niedrig gehalten. Dann kam es irgendwann dazu, dass wir so eine Weihnachtsfeier hatten und alle haben getrunken. Und dann hat er mir einen Arsch gekrapscht und dann habe ich, also Entschuldigung für das Wort, ich wollte ihm eigentlich nur sagen, dass ich ihn hasse und dass er mich mal am Arsch lecken kann. Ich war echt davor, kurz davor zu kündigen. Mhm. Also ich meine, ich war 24, war nur ein junges Mädel und hatte, und ich war erfolgreich eigentlich. Das war das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich hatte dich angebaggert auf der Weihnachtsfeier. Ja. Der Chef, der dich vorher immer niedergemacht hat. Ich weiß auch nicht. Ich fand das in dem Moment, ich kann dir nicht erklären, warum. Ich fand es einfach irgendwie sexy. Ja. Ich fand das total, mich hat das angemacht, dass ich so unterdrückt wurde, total, ja. Also. Und ab dieser Weihnachtsfeier habt ihr ein Verhältnis miteinander? Ja, es war im Prinzip so, die ganze Weihnachtsfeier hat sich hinterher aufgelöst, alle Kollegen sind nach Hause gegangen und ich war dann nur noch mit ihm und ja, dann ist es im Prinzip dazu gekommen, dass wir noch was zusammen in der Bar getrunken haben und dann sind wir auf einem Hotelzimmer gelandet und da hatten wir ziemlich harten Sex und Sex war wirklich gut und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon mit meinem Freund zusammen, mit dem ich jetzt verheiratet bin. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich darauf kann, aber ich weiß halt, dass es halt jetzt sag mir mal bitte nochmal von den Zahlen. Du bist, diese Affäre mit dem Chef läuft seit 6 Jahren. Ja. Und du bist seit 4 Jahren verheiratet. Ja. So hast du es gerade gesagt, okay. Genau, mit meinem Freund bin ich zusammen, seitdem ich 21 bin. Okay. Ist diese Affäre mit dem Chef, wie, beschreib mir mal diese Affäre. Was macht die aus heute noch für dich? Ist das eine Liebesbeziehung? Nein, ich liebe diesen Mann nicht. Hast du ihn je geliebt? Nein. Warum bist du dann mit ihm zusammengekommen? Ich weiß nicht, ob das einfach dieses sexuelle Verlangen, ehrlich gesagt, ist. Oder war es vielleicht einfach die... Es war, glaube ich, in der Situation damals auf der einen Seite... Also es gab das war so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite war da diese... Seitdem ist das Mobbing ja vorbei. Ja. Und ja, was heißt das? Seitdem ist das Mobbing vorbei. Also ich fühle mich jetzt nicht wesentlich anerkannter dadurch in meinem Job, weil ich habe schon versucht, dagegen anzukämpfen. Ich wollte in eine andere Filiale wechseln. Aber wie benimmt er sich denn dir gegenüber während der Arbeit jetzt? So wie früher. Ach so, das heißt, er blafft dich immer noch an und macht dich runter? Okay, das vielleicht nicht mehr. Er macht mich jetzt nicht mehr wirklich runter, aber er beachtet mich auch nicht. Also es ist halt dieses... Er sagt mir halt nicht, also es ist jetzt immer noch nicht so, dass wenn ich irgendwie tolle Zahlen schreibe, ja, dass wenn ich erfolgreich bin, dass er mir dann sagt, ja, sie sind super im Job oder so, sondern das ist halt immer noch nach wie vor so, ja, wir haben gute Zahlen gemacht. Ja. So. Wie oft triffst du dich mit ihm privat? 3 bis 4 Mal die Woche noch. Also was heißt privat? Es ist immer so, es ist immer während der Arbeitszeit. Also nicht während der Arbeitszeit, sondern eher so in dem Rahmen, dass ich es meinem Mann noch so verkaufen kann, als wäre es Arbeit. Wenn ihr euch dann, wo trefft ihr euch denn privat überhaupt? In seiner Wohnung. Er wohnt nicht unweit von der Filiale entfernt. Und also man muss dazu sagen, seine Familie lebt nicht hier in Köln. Achso, ich verstehe. Mhm. Ja. Und es geht dann immer, wenn ihr dann zusammen in seine Wohnung fahrt, es geht immer um Sex. Ja. Ist das ein sehr obsessiver Sex, den ihr miteinander habt? Ja. Ist es eine Art SM-Sex? Ja. Bist du die Devote? Nein. Schlägst du ihn? Manchmal, also es ist immer unterschiedlich. Also du bist in der Sexualität, bist du die Chefin? Ja. Das erklärt ja auch viel, so wenn man jetzt mal ein bisschen psychologisch guckt. Das heißt, du kannst in dem Moment kannst du bestimmen und kannst vielleicht all den ganzen Frust rauslassen, den du während der Arbeitszeit runterschluckst. Ja, und das Problem ist einfach, auf der einen Seite, ich möchte es so gerne beenden, aber auf der anderen Seite, es macht mir so viel Freude, diesen Mann zu erniedrigen, ja. Also manchmal schlage ich den richtig mit meinen High Heels oder ich kette den irgendwo an und dann fühle ich mich endlich mal befreit. Also das ist für mich halt einfach... Kann man nachvollziehen. Es ist vor allem anderer Sex als mit meinem Mann. Also mit meinem Mann, das ist alles sehr harmlos. Oder was heißt harmlos? Normal, normaler... Kindersex, normal, ja. Ja. Was macht denn dein Gewissen gegenüber deinem Mann? Also... Ich mache das schon seit 4 Jahren. Das heißt, es ist halt so, ich weiß, dass es einfach unglaublich scheiße ihm gegenüber ist. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und ja, du machst es nur länger als 4 Jahre. Du kennst ihn ja schon länger, als dass ihr verheiratet seid. Ja, ich zähle schon geistig nur noch die Hochzeit. Also es ist einfach... Hast du ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber? Ja. Wie fühlst du dich, wenn du nach so einer... Kinder haben und ehrlich gesagt will ich das auch. Ihr wollt Kinder haben. Ja. Wenn du nach so einer heftigen Session mit deinem Chef dann nach Hause kommst, wie empfindest du dich gegenüber deinem Mann? Wie empfindest du das? Also ich fühle mich im ersten Moment sehr dreckig. Also es ist so, ich muss erstmal mal duschen. Das kennt er auch von mir. Ich habe einen Hygienewimmel auch noch zu Hause, also... Das ist auch total krank. Ich komme nach Hause, ich muss duschen, ich muss die ganze Wohnung erstmal putzen und erst dann bin ich für ihn greifbar. Er kennt das so. Aber ich glaube mittlerweile wirklich, dass das an dieser Affäre liegt. Weil glaubst du eigentlich, dass der Chef, bist du für den auch nur eine Sexaffäre? Ich denke schon, ja. Ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwas bedeute. Und ich sag ganz ehrlich, mir wäre es auch egal. Redet ihr auch mal so privat miteinander? Nein, also über Smalltalk hinaus, wie geht's dir? Und also es läuft im Prinzip so ab, sobald wir das Büro verlassen, gehen wir in seine Wohnung, gehen maximal was trinken und reden kurz über die Arbeit, also so super zahlenorientiert, ohne irgendwelche persönlichen Dinge. Und dann gehen wir in seine Wohnung und dann läuft es meistens so ab, dass ich mich schnell umziehe in das Latex-Outfit und dann mache ich den Mann einfach fertig. Und dann fühle ich mich aber auch so, als wäre meine Arbeit beendet in dem Moment. Also wenn das vorbei ist, wenn ich merke, dass der einfach nicht mehr kann, ja, dass der so richtig fertig mit allem ist, dass ich den einfach durchgeprügelt habe, dann fühle ich mich erst wieder, dann fühle ich mich, als wäre meine Arbeit beendet. Hast du diese Ader, diese dominante SM-Ader vorher auch schon gehabt, bevor du mit ihm Sex hattest? Nein, noch nie. Würdest du sagen, das bezieht sich ausschließlich auf ihn oder hast du generell sowas in dir? Ich weiß es nicht. Also eigentlich, also bei meiner Mom habe ich es nicht. Ich habe es nur bei ihm. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ich fühle mich richtig krank. Ich fühle mich wirklich krank, mhm. weil mir gefällt es einfach, ihm was in den Popo zu stecken, ja, ihn richtig zur Weißglut zu bringen, das gefällt mir einfach. Mhm. Aber bei meinem Mann ist das nicht so. Also der Sex mit meinem Mann ist ganz anders. Du bist in einer kompletten Falle, Lebensfalle, habe ich den Eindruck. Ja, ich auch. Ich will auch da raus. Also ist nicht so, als und ich das ist das Problem. Bei mir ist es echt zweischneidig. Ich will auf der einen Seite super, ich will da einfach raus. Ich will wieder... Oder ich will einfach ein normales Leben führen, wie alle anderen Menschen auch. Und auf der anderen Seite kann ich aber nicht aufhören, ja. Ich möchte diesem Mann einfach nur wehtun. Aber Lisa, ich finde, dass du diese Spirale durchbrechen musst. Wenn du jetzt alleinstehend wärst, würde ich es auch ganz locker genauso zu dir sagen, weil ich glauben würde, es ist für dich besser. Aber da kommt ja noch eine dicke Komponente hinzu. Du hast einen Mann, den du liebst. Und der dir offensichtlich sehr viel wert ist und ihr wollt zusammen Kinder haben. Das heißt, du tust deinem Mann in dem, was du da tust, unglaublich etwas an. Wenn der das erfahren würde, wäre wahrscheinlich eure Beziehung sofort zerstört. Ja. Das heißt, ich appelliere an dich, dass du alles unternimmst aus diesem... Wenn der erfahren würde, wäre wahrscheinlich eure Beziehung. Lässt du den Ton aus, ne? Ja, ich wollte gerade ins Wohnzimmer, ich habe den... Radio da, Entschuldigung. Ja, dass du alles daran setzt, da rauszukommen. Und der erste Schritt, der erste logische Schritt wäre doch, dass du diese Stellung kündigst und dir bei einer anderen Bank oder Sparkasse oder wo immer du arbeitest, dir etwas suchst, dass du erstmal auf räumliche Distanz zu diesem Mann kommst. Mhm. Ich glaube aber, dass das Ganze schon so pathologisch ist, also so krankhaft eingespielt, dass ich dir zusätzlich auch noch dringend empfehlen würde, dir auch noch ein bisschen professionellen Beistand zu holen. Mhm. Ja. Sollen wir dich da mal etwas beraten, was du da machen könntest? Dann wird dich mein Psychologe noch mal anrufen. Nee. Nee, das nicht. Nein, aber ich... Aber du musst was tun. Ich überlege, ich möchte darüber nachdenken. Ja, du musst etwas tun. Du musst etwas tun. Ja. Du versaust dein Leben, du versaust das Leben, du begehst eine Ungeheuerlichkeit deinem Freund gegenüber und du schadest dir persönlich so sehr damit. Das ist das Allerschlimmste. Mhm. Du bist durch diese komische Beziehung in diese Welt hineingekommen und jetzt kommst du nicht mehr raus. Das stimmt. Und du wirkst, so wie du das erzählst, wirkst du für mich sehr bedrückt und unglücklich. Ich bin auch unglücklich, da haben wir recht, ja. Ja. Lisa, du willst nicht mehr mit dem Psychologen sprechen, das akzeptiere ich voll und ganz. Ich sag's dir nur hier noch so, du bist eine clevere Frau, du kannst es selbst recherchieren, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Es gibt überall in den großen Städten Sexualberatungsstellen, wo du dich auch hinwenden könntest, wenn du allein nicht mehr weiterkommst. Nur, ich sag's nur so. Ja, danke schön. So, ich hoffe, dass du handelst und ich hoffe, dass du da rauskommst aus diesem Ding, in dem du da steckst. Alles Gute von Herzen, Lisa. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:39 Uhr und ich muss ein paar Sekunden warten und 39 Sekunden. Hier ist Dennis. Dennis ist 26. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen, Domian. Doppelleben. Ja, Doppelleben. Ich glaube, die Kollegen, die mit der du gerade telefoniert hast, SM, da geht es auch bei mir auch ein bisschen drum. Also ich bin Student aus Köln, studiere Psychologie und arbeite nebenbei als Escort für Männer und biete auch SM an und Escort und den ganzen Kram. Ja, habe ich es gerade richtig verstanden? Du studierst Psychologie? Ja. Ja. Das ist ja lustig, ja. Ja, ist schon lustig. Und bietest ein bisschen... Ja, ein Escort-Boy, eine Edel-Männer-Hure, kann man das sagen? Eigentlich ist es so, ja. Ja, eigentlich muss man so auf den Punkt bringen. Ja. Escort klingt immer so schick, aber... Ja. Wie lange machst du das schon? 3 Jahre mache ich das jetzt. Wie kommt man an so einen Job ran? Ja, Domian, fragt mich nicht. Ja, ich hatte eine Freundin von mir, der das früher auch gemacht, also für Männer dann halt. Und ich hatte eine Zeit lang so finanzielle Probleme. Ich meinte, Dennis, komm, mach das. Das ist schnell verdientes Geld. Das ist nicht so schlimm. Ja, bin ich da irgendwie rein. Hab das dann auch gemacht. Aber so mit der Zeit, mittlerweile geht's mir so beschissen damit. Ich komme da irgendwie auch nicht mehr raus. Ich habe das gar nicht richtig kapiert. Machst du es jetzt für Männer oder für Frauen? Für Männer. Für Männer? Ja. Bist du schwul? Ja. Ja. Das muss man dafür ja nicht sein, wenn man diesen Job macht, habe ich gelernt. Aber ist ja nur eine klärende Frage. Was genau? Ich brauche Sex mit den Männern auch. Ne? Also es ist oft SM, aber auch Sex. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Was genau passiert, wenn du dich mit diesen Männern triffst? Ja, also es ist... ich verprügel die meistens dann auch. Mhm. Keine Ahnung. Gieße Kerzenwachs über die, zerpeitsche die. Was man so gern hat im SM-Bereich. Genau. Wo machst du das? Bei denen zu Hause oft. Was sind das für Leute, die dich buchen? Ja, das ist. Also, es sind eigentlich Leute wie du und ich. Also, ganz normale Leute. Also, bei mir warst du noch nicht. Um es mal gleich klarzustellen. Nein. Ganz normale Leute. Also, es hat am Anfang ja schon Spaß gemacht. Das ist echt schnell verdientes Geld. Aber so mit der Zeit habe ich echt auch irgendwie eine Neurose entwickelt, dass ich immer denke, wie die Kollegin von eben, der du gerade telefoniert hast, dass man sich ekelhaft fühlt, dass man sich den Dreck abwaschen möchte und, es könnte ja zum Beispiel auch passieren, irgendjemand bucht dich und du fährst dahin und die Tür geht auf und da steht dein Psychologieprofessor vor der Tür. Wäre nicht schlecht. Da würde ich mich freuen, wenn er da stehen würde. Ich meine, wir reden ja über Doppelleben. Wer weiß denn von diesem geheimen Leben? Keiner. Keiner? Keiner. Also dein ganzer Freundeskreis nicht, deine Familie, niemand weiß. Um Gottes Willen, nein. Meine Familie würde mich umbringen. Wie oft machst du das in der Woche? In der Woche ungefähr dreimal. Was verdient man da pro Auftritt? Also ich werde pro Stunde bezahlt, 250 Euro pro Stunde. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber also trotzdem das Geld, also ich weiß mittlerweile, Geld ist im Leben echt gar nichts. So psychische Gesundheit, das ist absolut. Das ist nicht so wichtig. Also wir waren gerade stehen geblieben, also es geht einmal die ganze SM-Palette machst du mit den Männern, aber es geht dann auch weiter bis zum Geschlechtsverkehr. Ja, ich habe mit den Männern auch Sex, ja. Kriegst du das immer hin, wenn das auch Männer sind, die dich gar nicht interessieren? Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich hatte gerade, wie gesagt, einen Kunden, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja, das hat dann halt nicht funktioniert, nicht so wirklich. Und ja, dann muss man das irgendwie anders machen. Also oral befriedigen, keine Ahnung, mit dem Finger oder was weiß ich, oder mit Spielzeug. Oder. In welchem Altersspektrum befinden sich deine Kunden? So ab 25 bis 85. Bis 85? Bis 85, ja. Und das ist auch etwas, was ich meine, ich studiere die Scheiße ja auch. Ich bin da fast fertig, aber das ist dann was echt nicht in meinen Kopf reingeht, weil ich denke, ich habe mein Männerbild ist so kaputt mittlerweile. Ich kann auch keine Beziehung wirklich mehr eingehen. Ich vertraue den Männern nicht mehr, weil ich sehe eigentlich, wie dreckig das alles ist. Mhm. Weil du verstehst, was ich meine. Also das sind ganz normale Leute und dann haben solche Perversionen und keine Ahnung, haben Frauen und Kinder zu Hause und treffen. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das heißt, die Leute, mit denen du dich da beschäftigst, die wiederum führen auch ein Doppelleben. Das sind teilweise ganz normale Familienväter. Und die lassen sich dann von einem jungen Kerl wie dir dann den Arsch versohlen und noch andere Dinge machen. Was war für dich in deiner bisherigen Karriere, in Anführungszeichen, das Abstoßendste, was du tun musstest oder getan hast? Dummer, wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich jedes Mal, es ist mittlerweile jedes Mal sehr abstoßend. Ich mache es zwar, aber ich sehe in dem Moment das Geld, weil ich wohne auch in Köln und du weißt selber, die Mietpreise in Köln sind extrem teuer, ich bekomme kein BAföG, nichts. Mhm. Und ich weiß, ich muss halt super viel lernen, ich studiere keine Kunstwissenschaft oder irgendetwas. Das hat, weiß ich auch nicht, das ist wirklich, ich komme da auch nicht so groß, aber ich bin zwar bald fertig, Aber trotzdem, es hat mich, diese Erfahrung hat mich wirklich so gefickt, sag ich mal. Sorry. Mhm. Das Ganze ist ja wirklich ziemlich pikant oder absurd. Du bist selbst bald ausgebildeter Psychologe. Und dir ist selbst klar, was das mit einem macht, wenn man sowas nicht machen will. Ich habe hier mit so vielen Frauen und Männern gesprochen, die das nicht machen wollten und weiß um die Folgen, seelischen Folgen. Das weißt du auch, muss ich hier gar nicht erzählen. Ja. Warum ziehst du nicht die Notbremse und hörst auf? Und suchst dir irgendeinen anderen Job, wo du vielleicht nicht so viel verdienst, aber auch über die Runden kommst? Das ist eine gute Frage. Das ist die wichtigste und zentralste Frage. Ja. Vor allen Dingen, ich bin mittlerweile echt ein Hypochonder geworden, weil ich denke, dass ich irgendwelche Krankheiten habe. Jedes Mal, wenn ich jemanden anfasse, denke ich, ich bekomme HIV, ich bekomme was weiß ich was, obwohl ich immer verhüte. Mhm. Aber trotzdem, es ist so, auch in meinem normalen Leben, wenn ich jetzt einen Mann ein Date habe, der ekelt mich mittlerweile an. Mhm. Ich kann das nicht erklären. Ich weiß, es ist echt absurd und ich weiß auch, was mit mir los ist, also welche psychologischen Vorgänge da in meinem Kopf vorgehen, aber ich kann mir da selber nicht helfen. Was macht es denn mit deiner privaten Sexualität? Gibt es die überhaupt noch? Ja, die gibt es, aber es ist auch schon dreckiger geworden bei mir auch. Also ich war früher echt super zärtlich, aber mittlerweile ist das so, es ist echt nur, ich sag's einfach mal, es geht eigentlich nur um Ficken. Und warst du in diesen Jahren, während du das machst, auch mal in einer Beziehung? Ja. Das heißt, das ist dann auch heimlich gelaufen und hast deinen Freund belogen. Wir kommen nochmal auf die Grundfrage zurück, warum hörst du nicht auf? Du könntest von heute auf morgen aufhören. Ich weiß eigentlich keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob dieser Kick ist, etwas Verbotenes zu machen. Nee, was soll ich machen? Ich glaube, über den Kick bist du jetzt hinaus, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, mit dem, was du mir erzählt hast, höre ich da keinen Kick mehr, sondern nur Widerwillen. Lass uns kurz über das Geld reden. Wenn jetzt diese Einnahmequelle wegfallen würde, wärst du imstande, dein Leben irgendwie anders zu finanzieren? Wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du ganz ehrlich bist, würde man auch einen Weg finden. Ja, natürlich, man findet immer einen Weg, irgendwie Kellnern oder was weiß ich, also alle Studenten machen, Nachhilfe geben oder. Bist du zu faul oder zu träge, etwas zu verändern? Kann sein, ja. Weil das ist natürlich dann alles anstrengender. So leicht verdienst du dann nicht 250 Euro in der Stunde. Ja. Da musst du dann schon ein paar Stunden mehr arbeiten. Das stimmt. Aber Mensch, Dennis, wenn du das selbst so empfindest, da würde ich alles auf der Welt dran setzen, dass ich da rauskäme. Und wäre stolz auf mein erstes Geld, was ich mir erkellnert hätte. Okay. Oder du wohnst in Köln, hier gibt es so viele kleine Nebenjobs für Studenten. Wenn du dich da reinkniest, findest du was, bin ich ganz sicher. Und wenn du Regale bei Rewe einordnest oder bei Aldi oder so, ist doch egal, ist doch scheißegal, für eine Weile kannst du es doch machen. Ja, ich bin ja bald fertig. Ja, eben, zudem. Trotzdem, manchmal denke ich auch, ich bin echt ein Blödmann, so, weil ich habe was Gutes studiert und irgendwie mache ich so eine Scheiße. Also keine Ahnung. Sieh es doch einfach vielleicht auch jetzt mal von einer positiven Seite. Du hast jetzt etwas gemacht, etwas sehr Krasses. Deshalb geht es dir jetzt sehr schlecht. Jetzt musst du nur manns genug sein, die Konsequenz daraus zu ziehen und das Ganze sein zu lassen. Aber du hast elementare Erfahrungen gesammelt während dieser Zeit, die du in deinem zukünftigen Job als Psychologe wunderbar gebrauchen kannst. Die Erfahrungen, die du da gesammelt hast. Dass alle Männer Schweine sind? Was? Dass alle Männer Schweine sind? Ja, das gibt ja. Komm her auf. Es ist doch facettenreich, wenn du sowas hinter dir hast. Du hast einen ganz anderen Zugang zu Menschen. Das ist doch, meine ich jetzt gar nicht, ich will es gar nicht schönreden, aber es ist doch ein Erfahrungsschatz erstmal da. Das war auch ein Grund, warum ich es auch gemacht habe, um wirklich auch zu gucken, so wie ticken Leute und wer macht sowas. So. Auch für mich einfach zu sehen, für später, wenn ich irgendwie so Klienten habe, was da in einem vor sich geht. Ne? Wenn du irgendwann später Psychologe bist und es sitzt jemand vor dir, der vielleicht in ähnlicher Weise was erlebt hast, wie kompetent du mit diesem Menschen umgehen kannst, das kann kein Psychologe auf einer Universität lernen. Nie und nimmer. Du hast es im Leben gelernt. Das ist ja jetzt nun mal der positive Aspekt. Aber zuallererst musst du wirklich dein, ich sag's mal jetzt wirklich sehr vulgär, deinen Arsch hochkriegen. Mhm. Ich glaube ganz einfach, dass du da zu lasch zu bist. Ja, das bin ich. Du, mir, das werde ich echt machen. Also ich habe ein Profil, das werde ich gleich wirklich löschen. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es auch nicht im halben Jahr oder was. Ja, genau. Fakten schaffen. Weg. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja. Mensch, Dennis. Ich hoffe, dass mein Menschenbild sich ein bisschen verbessert, so für Männer, weil ich habe wirklich keine Beziehung, also ich habe echt Probleme dadurch bekommen, irgendwie Beziehungen zu Männern aufzubauen. Mhm. Weil ich immer das im Hinterkopf habe, was für Perversionen man haben kann. Mhm. Was auch vollkommen normal ist. Soll jeder aussehen, was er möchte, aber irgendwie. Aber es gibt neben all diesen Perversionen und neben all diesen Abgründen gibt es auch immer wieder tolle Menschen, auch tolle Männer. Ja. Und die gilt es halt, diese Menschen gilt es zu suchen. Und Domian, wenn du einen netten kennenlernst, gib mir meine Nummer. Ja. Ich werde den weiter nicht erreichen. Dennis, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich wünsche dir, ich wünsche dir gutes Handeln und dass du da jetzt gut rauskommst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Erzählt habe. Also es hat gut getan, ein bisschen darüber mit jemandem zu reden, mit jemandem Neutrales zu reden. Das freut mich, Dennis. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, jedenfalls. Danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Susi. Susi ist 46. Guten Morgen, Susi. Schönen guten Morgen. Hallo, Susi. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählen wirst in Sachen Doppelleben. Ja, ich bin von Dennis eigentlich noch ganz schön ergriffen, muss ich sagen. Er muss aus der Szene raus, denke ich, dann klappt es auch. Mhm. Dann klappt es auch wieder mit seiner Zärtlichkeit und so. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe Ähnliches hinter mir. Ich war in der SM-Szene mal sehr aktiv. Mhm. Und da ist mir auch ganz viel verloren gegangen. Und dann aus der Szene raus und Strich drunter und nach vorne geguckt. Und dann tatsächlich die Zärtlichkeit kommt zurück. Mhm. Ganz, ganz sicher. Sehr guter Tipp. Aber deshalb hast du nicht angerufen. Nee, entschuldige. Nein, nicht entschuldige. Nein, es ist sehr nett, dass du so sagst. Ja. Mein Doppelleben ist eigentlich schon vorbei, und zwar seit ich meinen Ex-Mann verlassen habe. Und wir haben 4 Jahre lang ungefähr Swingerpartys veranstaltet und er ist Arzt. Das war so ein bisschen unser Doppelleben, so ein bisschen das Vauban-Spiel, nicht erwischt zu werden. Und die lieben Patienten wussten nicht, dass der seriöse Herr Doktor solche Partys nebenher gibt. Ja, genau. Das war immer so ein bisschen, haben wir auch ein bisschen drüber gescherzt. Aber wenn es denn passiert wäre, ich weiß es nicht, gibt ja auch sehr nette Leute, die da sehr verständlich mit umgehen. Aber oder vielleicht, wenn einer unserer Gäste, einer unserer Besucher sein können. Ja, das ist ein Patient. Ja, klar. Aber ist nie passiert. Nein, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es nie passiert. Nein. Was waren das für Partys? Wie und wo habt ihr die organisiert? Also angefangen haben wir vor 10 Jahren ganz normal, wie das so ist in der Ehe. Du Schatz, lass uns mal gucken, was es da noch so gibt. Mhm. Und sind in Swingerclubs gegangen und haben dann halt auch Leute kennengelernt. Und dann ganz normal Partnertausch gemacht, 2 zu 2. Und dann vielleicht auch noch mal einer dazu. Und dann haben wir das bei uns zu Hause auch gemacht. Und wir wohnten zu der Zeit aber noch in einer sehr katholischen Gegend und waren dann sehr vorsichtig und haben das also sehr dosiert gemacht und sind dann umgezogen. Vor 4 Jahren haben wir uns ein eigenes Haus gekauft, auch extra abgelegen, und haben uns dort dann oben im ersten Stock eine schöne Partyetage eingerichtet. Ach, im eigenen Haus? Mhm, ja. Das ist ja auch heiß. Ja, es war total fantastisch. Eine ganze Party-Etage eingerichtet. Ja, das obere Stockwerk halt. Unten hatten wir Wohnung, ganz normal, mit und Küche und Wohnzimmer, Schlafzimmer. Praxis auch unten? Nein. Also er ist auch nicht niedergelassen. Nein. Mhm. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu heiß geworden. Da ist das Risiko ja doch größer. Ja, ja. Wie viele Leute kamen denn dann zu diesen Partys? Das war sehr unterschiedlich. Also angefangen haben wir relativ klein, auch in dieser Viererkonstellation erstmal. Wir wollten ja jetzt nicht die super Partyveranstalter werden oder super Szenemacher. Das war in dieser Gegend zwar relativ tot, aber das hat sich sehr schnell entwickelt, dass wir bis zu 20, 26 Leute dann am Abend waren. Und es war auch genug Platz und es gibt so einen Running Gag in der Szene, notfalls wird gestapelt. Und das war schon ganz toll, war immer sehr interessant. Habt ihr das alles so spendiert? Oder ja, kostenlos. Wir haben da kein Geld für genommen. Ach so. Und dann gab es dann so schon einen relativ festen Kreis von Leuten, ja, die immer zu euch kamen? Das entwickelt sich einfach. Also du hast dann natürlich Leute, da kommt auch mal einer, den du nicht gerne wiedersehen möchtest, und dann sind da natürlich ganz besonders liebe Menschen, die du immer gerne wieder einlädst und die auch immer wieder gerne kommen und die dann halt mal ein paar Freunde mitbringen und ein befreundetes Paar oder auch einen Hausfreund. Gibt es auch ganz, ganz häufig. Ja. Wie richtet man so eine Sexparty-Etage ein? Wie sieht das aus? Also in erster Linie Betten. Auf jeden Fall gemütlich. Spielwiese. Ganz wichtig. Ja, genau. Erstmal, wir haben das so nach und nach eingerichtet. Man merkt das eigentlich. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf Vorlieben an oder wie man ausgerichtet ist. Es gibt, ich habe dir eben erzählt, dass ich in der SM-Szene auch mal aktiv war. Da wird dann mit Sicherheit darauf geachtet, dass da verschiedene Spielplätze sind. Also so mit diesen ganz obligatorischen Geschichten wie Andreas Kreuz solche Sachen. Und wir haben halt geguckt, also wir haben angefangen erst mit so einer Liegewiese in U-Form mit 8 Matratzen in einem recht zentralen Raum und eine große Sofaecke, wo man erstmal sich kennenlernen konnte und erstmal reden konnte. Und ich habe dann auch immer erst so eine Vorstellungsrunde gemacht. Ja, hallo, ich bin die Susi und ich mag das und das und das und das mag ich nicht. Und dann haben wir auch dazu zum Beispiel einen Gynstuhl organisiert aus einer Praxis von einem befreundeten Gynäkologen. Das Ding war also so ein super Profiteil. Ist nie benutzt worden. Du wirst lachen. Also ich mag es sehr gern, aber unsere Gäste waren da so überhaupt nicht für zu haben, was irgendwie ganz unverständlich ist. Sag mal, wie geht das? Man hat jetzt das Haus voller Leute. Man treibt es jetzt ekstatisch miteinander. Und jetzt bin ich als Gastgeber, irgendwann habe ich meinen Orgasmus gehabt und für mich ist die Sache erledigt. Ja. Jetzt habe ich aber das Haus voller geiler Böcke hier. Wie kriege ich die Leute los, wenn ich keinen Bock mehr habe? Weißt du, genau das sind diese Fragen, die ich an dir so liebe. Du fragst so wunderbar gezielt. Das ist was man lernt mit der Zeit als Gastgeber. Also ich zum Beispiel habe es dann so gemacht, dass ich am Anfang halt immer geguckt habe, dass es den Leuten gut geht, dass es meinen Gästen gut geht, das sind ja meine Gäste, und dass die sich wohlfühlen, dass auch alles da ist, und habe dann auch hier mal ein Handtuch gereicht oder ich habe so verschiedene Sachen halt gemacht, um vielleicht das ein oder andere noch zu fördern. Aber ich habe mich dann natürlich mit der Zeit, also nach der zweiten Party war das, glaube ich, sogar schon sehr zurückgenommen. Mhm. Also dass ich wirklich für mich gewartet habe, bis quasi der harte Kern noch übrig geblieben ist, bis die ersten Gäste weg waren und ich dann mir vielleicht vorher oder zwischendrin schon jemanden ausgeguckt habe, du hast Lust, ein bisschen länger zu bleiben. Und ich bin halt später tatsächlich erst in Aktion gegangen, wenn man mir das halt wirklich aufgehoben habe. Ja. Eben weil du musst natürlich gucken, du kannst das nicht aus dem Ruder laufen lassen. Ja, du musst natürlich gucken. Ja. Und sei es, dass du ansprechbar bist, wenn das Toilettenpapier alle ist oder so. Ja, du musst halt wirklich, es muss halt jemand da sein, der Ansprechpartner ist. Also, dieses Doppelleben ist nie, Gott sei Dank, aufgeflogen bei euch. Das habt ihr Es gab mal so eine Fast-Situation. Also mein Mann hat die Arbeitsstelle gewechselt und ist dann bei uns in der Gegend, hat dort angefangen zu arbeiten und hatte einen Kollegen, der hatte mal gehört, ach, wo wohnt ihr? Ach da, ja, da soll ja auch, ne? Ach so, ja. Ach was, das findet da statt? Nö, wissen wir gar nicht. Also das, wobei ich sagen muss, dass ich denke, dass die Leute schon wesentlich toleranter geworden sind. Einmal das, also im Laufe der... Liebe Susi, jetzt muss ich dich ganz unhöflich unterbrechen. Du weißt, warum. Ja. Die Musik läuft, die Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Sehr ich nett. Ich würde gerne noch eins weitergeben. Ganz, Leute, ganz schön. Lebt euch aus. Lebt euch aus, seid offen mit euren Partnern. Wir haben ganz viele Gäste immer gehabt. Sehr gut. In der Technik heute hat Andreas Fulford. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Tschüss, ciao.